Sibirien. Am Ufer eines breiten, trägen Flusses liegt eine Stadt, eines der Verwaltungszentren Russlands. In der Stadt befindet sich eine Festung, in der Festung ein Gefängnis. In diesem Gefängnis weilt schon an die 9 Monate der Zwangsarbeiter der 2. Kategorie, Rodion Raskolnikow. Seit dem Tag seines Verbrechens sind fast 1,5 Jahre vergangen. Das Verfahren gegen ihn verlief ohne besondere Schwierigkeiten. Der Täter machte seine Aussage bestimmt, genau und klar aufrecht, ohne die Sache zu verwirren, ohne etwas zu eigenen Gunsten zu beschönigen, ohne die Tatsachen zu verzerren, ohne die geringste Einzelheit zu verschweigen. Er hatte bis zum letzten Punkt den ganzen Vorgang der Ermordung erzählt, hatte das Geheimnis des Pfandes, des Holzstückes mit der Metallplatte, das man in den Händen der ermordeten Alten gefunden hatte, erklärt. Er hatte umständlich erzählt, wie er die Schlüssel von der Getöteten genommen hatte, beschrieb die Schlüssel, die Truhe und womit sie angefüllt war. Er hatte sogar einige von den Kleidungsstücken, die darin lagen, aufgezählt, hatte das Rätsel der Ermordung Lisawetas erklärt, hatte erzählt, wie Koch gekommen war und geläutet hatte, wie nach ihm der Student gekommen war und hatte alles, was sie miteinander gesprochen hatten, wiedergegeben. Hatte auch erzählt, wie er, der Täter, nachher die Treppe hinuntergelaufen war und das Geschrei von Nikolai und Dimitri gehört hatte, wie er sich in der leerstehenden Wohnung versteckt hatte, nach Hause gekommen war und zum Schluss erzählte er von dem Stein hinter dem Tor auf dem Hof am Wosnesenski-Prospekt, unter dem man auch die Sachen und den Beutel fand. Mit einem Wort, die Sache war klar. Die Untersuchungsführer und der Richter waren unter anderem sehr erstaunt darüber, dass er den Beutel und die Sachen, ohne sie zu verwenden, unter einem Stein versteckt hatte. Weit mehr aber noch darüber, dass er sich aller Gegenstände, die er eigentlich geraubt hatte, nicht im Einzelnen erinnerte, sondern sich sogar in ihrer Zahl irrte. Schon der Umstand, dass er kein einziges Mal den Beutel geöffnet hatte und nicht einmal wusste, wie viel Geld sich darin befand, erschien unglaubhaft. Im Beutel waren, wie sich herausstellte, 317 Rubel und 23 Kopekenstücke. Vom langen Liegen unter dem Stein waren einige größere Scheine, die zuoberst lagen, stark verdorben.